Kapitel 6, Teil 2 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Monika Hinrichs-Meyer. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röhl. Gott sei Dank, Anton Antonowitsch, erwiderte Herr Goljatkin stotternd. »Ich bin ganz gesund, Anton Antonowitsch. Ich kann augenblicklich nicht klagen, Anton Antonowitsch«, fügte er in unsicherem Tone hinzu, da er diesen Anton Antonowitsch, dessen Namen er so häufig angebracht hatte, noch immer nicht ganz traute. »So, so, und ich hatte schon geglaubt, Sie wären nicht wohl. Übrigens wäre das ja auch kein Wunder, im Gegenteil. Es herrschen jetzt allerlei ansteckende Krankheiten, wissen Sie?« »Ja, ich weiß, Anton Antonowitsch, dass solche Krankheiten herrschen, aber Anton Antonowitsch, das ist nicht der Grund, weswegen ich«, fuhr Herr Goljatkin, seinen Tischvorsteher unverwandt anblickend, fort. »Sehen Sie, Anton Antonowitsch, ich weiß nicht einmal, wie ich Ihnen, das heißt, ich will sagen, von welcher Seite ich diese Sache anfassen soll, Anton Antonowitsch.« »Was meinen Sie? Ich habe Sie, wissen Sie, ich muss bekennen, ich verstehe Sie noch nicht recht. Bitte erklären Sie deutlicher, was Sie so in Verlegenheit setzt«, sagte Anton Antonowitsch, der selbst ein wenig verlegen wurde, da er sah, dass Herrn Goljatkin sogar Tränen in die Augen getreten waren. »Ich weiß wirklich nicht, Anton Antonowitsch. Hier, da ist ein Beamter, Anton Antonowitsch.« »Na, ich verstehe immer noch nicht.« »Ich will sagen, Anton Antonowitsch, es ist hier ein neu eingetretener Beamter.« »Ja, freilich, ein Namensvetter von Ihnen.« »Wie?« rief Herr Goljatkin. »Ich sage, ein Namensvetter von Ihnen. Er heißt ebenfalls Goljatkin. Ist er kein Verwandter von Ihnen?« »Nein, Anton Antonowitsch, ich...« »Nun sagen Sie mal, und ich hatte geglaubt, er wäre gewiss ein naher Verwandter von Ihnen. Wissen Sie, es ist da so eine gewisse Familienähnlichkeit.« Herr Goljatkin war starr vor Erstaunen, und eine Weile versagte ihm die Zunge den Dienst. Wie konnte der andere eine in ihrer Art so seltene, eine so ungeheuerliche, unerhörte Sache so leichthin behandeln? Eine Sache, die sogar einen ganz unbeteiligten Zuschauer befremden musste. Wie konnte er von Familienähnlichkeit sprechen, wo ein reines Spiegelbild vorlag? »Wissen Sie, was ich Ihnen raten möchte, Jakob Petrowitsch?« fuhr Anton Antonowitsch fort. »Sie sollten zu einem Arzte gehen und den befragen. Wissen Sie, Sie sehen ganz krank aus, besonders Ihre Augen. Wissen Sie, Ihre Augen haben so einen besonderen Ausdruck.« »Nicht doch, Anton Antonowitsch. Ich fühle allerdings, das heißt, ich wollte noch fragen, wie es mit diesem Beamten steht.« »Wieso?« »Das heißt, haben Sie an ihm nicht etwas Besonderes bemerkt, Anton Antonowitsch? Etwas sehr Auffälliges?« »Inwiefern?« »Ich meine zum Beispiel eine überraschende Ähnlichkeit mit jemand, Anton Antonowitsch. Das heißt zum Beispiel mit mir. Sie sprachen soeben von einer Familienähnlichkeit, Anton Antonowitsch, und machten darüber so eine beiläufige Bemerkung. Wissen Sie, es kommen manchmal Zwillinge vor, die sich ähnlich sehen wie ein Ei dem anderen, sodass man sie gar nicht unterscheiden kann. Nun also von solcher Ähnlichkeit rede ich.« »Ja«, versetzte Anton Antonowitsch nach kurzem Nachdenken und wie wenn ihm dieser Umstand jetzt zum ersten Male auffiele. »Ja, allerdings, Sie haben recht. Die Ähnlichkeit ist wirklich erstaunlich und Sie urteilen ganz richtig. Sie ist so groß, dass man wirklich den einen für den anderen nehmen kann«, fuhr er fort, indem er die Augen immer weiter öffnete. »Und wissen Sie, Jakob Petrowitsch, es ist sogar eine wunderbare Ähnlichkeit, eine märchenhafte Ähnlichkeit, wie man zu sagen pflegt. Das heißt, er sieht vollständig so aus wie Sie. Haben Sie das bemerkt, Jakob Petrowitsch? Ich wollte Sie schon selbst bitten, es mir zu erklären, aber ich muss bekennen, ich habe es anfänglich nicht gebührend beachtet. Es ist ein Wunder, in der Tat ein Wunder. Sagen Sie mal, Jakob Petrowitsch, Sie sind ja wohl nicht hier geboren, wie?« »Nein.« »Er ist auch kein Hiesiger. Vielleicht stammt er aus demselben Orte wie Sie. Gestatten Sie die Frage, wo hat Ihre Mutter meistens gelebt?« »Sie sagten, Anton Antonowitsch, er sei kein Hiesiger?« »A Allerdings, er ist nicht von hier. Aber wirklich, es ist ein reines Wunder, fuhr der redselige Anton Antonowitsch fort, für den es das größte Vergnügen war, wenn er über irgendetwas plaudern konnte. In der Tat, die Sache kann einen neugierig machen. Wie oft geht man an dergleichen vorüber, streift daran an, stößt daran an und bemerkt es nicht. Beunruhigen Sie sich übrigens nicht. So etwas kommt vor. Wissen Sie, da möchte ich Ihnen erzählen, ganz dasselbe begegnete meiner Tante von mütterlicher Seite, die sah sich auch vor ihrem Tode doppelt. Nein, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, Anton Antonowitsch. Ich wollte mich erkundigen, was es mit diesen Beamten für eine Bewandtnis hat, das heißt, aus welchen Gründen er hier ist. Er ist anstelle des verstorbenen Semjon Iwanowitsch hier. In dessen vakanten Platz ist er eingerückt. Es war eine Vakanz entstanden und da hat man ihn eingestellt. War doch ein prächtiger Mensch, dieser Semjon Iwanowitsch. 3 Kinder hat er hinterlassen, wie man sagt. Eines immer kleiner als das andere. Die Witwe hat sich seiner Exzellenz zu Füßen geworfen. Man sagt übrigens, sie verberge Geld. Sie habe welches, verberge es aber. »Nein, Anton Antonowitsch, ich wollte gern noch mehr über jenen eigentümlichen Fall hören.« »Was meinen Sie?« »Ach ja, aber warum interessieren Sie sich so dafür?« »Ich sag Ihnen, beunruhigen Sie sich nicht darüber. Das geht alles vorüber. Was ist denn dabei? Sie können ja nichts dafür. Das hat nun einmal unser Herrgott selbst so eingerichtet. Das ist sein Wille gewesen und darüber zu murren ist Sünde.« Darin erkennt man seine Weisheit. Sie aber, Jakob Petrowitsch, sind, so viel ich davon verstehe, in keiner Weise schuld daran. Was gibt es nicht alles für Wunderdinge auf der Welt? Mutter Natur ist freigebig und Sie werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden das nicht zu verantworten brauchen. Da fällt mir zum Beispiel ein, Sie haben ja wohl gehört, die siamesischen Zwillinge, wie die mit dem Rücken zusammengewachsen sind und so zusammen leben und essen und schlafen. Es heißt, sie nehmen eine Menge Geld ein. Erlauben Sie, Anton Antonowitsch. Ich verstehe Sie. Ja, nun ja, was ist dabei? Gar nichts. Ich sage, nach meiner vollen Überzeugung haben Sie keinen Anlass, sich zu beunruhigen. Was liegt denn vor? Er ist ein Beamter wie andere und es scheint ja, dass er ein tüchtiger Arbeiter ist. Er sagt, er heiße Goljatkin und sei nicht von hier und sei Titularrat. Er hat persönlich mit seiner Exzellenz gesprochen. Und wie hat sich seine Exzellenz dazu gestellt? Es ist nichts Besonderes darüber zu sagen. Der Mensch hat sich, wie man sagt, hinreichend ausgewiesen und seine Gründe dargelegt. Er hat gesagt, so und so, Exzellenz, ich besitze kein Vermögen und möchte gern amtlich tätig sein. Und es wäre mir eine besondere Ehre, wenn mir das unter Ihrer Leitung vergönnt wäre. Na, und alles, wie es sich gehört. Wissen Sie, er hat sich ganz geschickt ausgedrückt. Es muss ein kluger Mensch sein. Na, selbstverständlich hat er auch eine Empfehlung mitgebracht. Ohne eine solche wäre es ja nicht gegangen. Von wem war die denn? Das heißt, ich meine, wer hat denn eigentlich bei dieser schändlichen Sache seine Hand im Spiele gehabt? Ja, man sagt, es sei eine gute Empfehlung gewesen. Man sagt, seine Exzellenz habe mit Andrei Filippowitsch zusammen gelacht. Mit Andrei Filippowitsch gelacht? Jawohl, er habe gelächelt und gesagt, es sei gut und er seinerseits sei nicht abgeneigt, wenn er nur seine dienstlichen Obliegenheiten treu erfüllen wolle. Bitte weiter. Sie beruhigen mich einigermaßen, Anton Antonowitsch. Ich bitte Sie inständig weiter. Gestatten Sie, ich wundere mich wieder über Sie. Na ja, die Sache ist ja ganz unwichtig. Das Ereignis ist weiter nicht wunderbar. Ich sage, beunruhigen Sie sich nicht. Man braucht daran nichts bedenklich zu finden. Nein, ich möchte Sie noch fragen, Anton Antonowitsch, ob seine Exzellenz weiter nichts hinzugefügt hat. Zum Beispiel etwas, was mich betrifft. Das heißt, gewiss, ja freilich, oder vielmehr nein, nichts, Sie können ganz beruhigt sein. Wissen Sie, das ist ja selbstverständlich, dass die Sache sehr auffallend ist und zuerst, ja sehen Sie, ich zum Beispiel habe sie zuerst fast gar nicht beachtet. Ich weiß wirklich nicht, warum ich sie nicht eher beachtet hatte, als bis sie mich darauf aufmerksam machten. Aber übrigens, Sie können ganz beruhigt sein. Seine Exzellenz hat nichts Besonderes gesagt, gar nichts gesagt, fügte der gutmütige Anton Antonowitsch hinzu, indem er sich von seinem Stuhle erhob. »Also, Anton Antonowitsch, ich möchte...« »Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe schon zu viel Zeit mit diesen Kleinigkeiten verplaudert und da ist eine wichtige, eilige Sache, die muss ich notwendig fertig machen.« »Anton Antonowitsch, rief Andrei Filippowitschs Stimme im höflichen Tone. Seine Exzellenz wünscht, Sie zu sprechen. »Sofort, sofort, Andrei Filippowitsch, ich komme sofort!« Anton Antonowitsch ergriff einen Pack Akten und lief zuerst zu Andrei Filippowitsch und dann in das Arbeitszimmer seiner Exzellenz. »Also wie liegt denn die Sache?« dachte Herr Goljatkin bei sich. »Also wie steht mein Spiel? Was macht der Himmel jetzt für ein Gesicht? Es steht nicht übel. Die Sache hat eine sehr angenehme Wendung genommen«, sagte unser Held im Stillen, indem er sich die Hände rieb und vor Freuden den Stuhl unter seinem Leibe nicht spürte. »Also ist meine Sache eine ganz gewöhnliche Sache. Also wird alles ein harmloses Ende nehmen und keine schlimmen Folgen haben. Es hat tatsächlich niemand etwas gemerkt und meine Kollegen, diese Banditen, haben sich keine Dreistigkeiten herausgenommen. Sie sitzen still da und beschäftigen sich mit ihren Akten. Prächtig, prächtig. Ich habe diesen guten Menschen, unseren Anton Antonowitsch, sehr gern. Ich habe ihn immer sehr gern gehabt und hoch geschätzt. Übrigens ja, wenn man bedenkt, dieser Anton Antonowitsch, verlassen kann man sich doch nicht auf ihn. Er ist doch schon ganz grau und vor Alter recht wackelig geworden. Das Beste und Wichtigste ist übrigens, dass seine Exzellenz nichts gesagt hat und die Sache so hat vorübergehen lassen. Das ist gut, das freut mich. Nur warum mischt sich Andrei Filippowitsch da mit seinem Gelächter hinein? Was kümmert ihn die Sache? Dieser alte Fuchs. Immer ist er mir im Wege, immer sucht er einem einen Strich durch die Rechnung zu machen. Immer kommt er einem in die Quere und ist einem hinderlich. Immer ist er einem hinderlich und kommt einen in die Quere. Herr Goljatkin blickte wieder rings um sich und wurde wieder von neuer Hoffnung belebt. Er fühlte aber doch, dass ihn trotzdem eine ferne Ahnung von Unheil beunruhigte. Es kam ihm sogar der Einfall, sich selbst irgendwie an die Beamten heranzumachen, das Präveniere zu spielen, also etwa beim Herausgehen nach Schluss der Bürostunden oder indem er unter dem Vorwande einer geschäftlichen Anfrage an sie herantrete, gesprächsweise Andeutungen in folgender Art zu machen. »So und so, meine Herren, da ist so eine auffällige Ähnlichkeit, ein seltsamer Fall, die reine Komödie«, also sich selbst über die ganze Sache lustig zu machen und auf diese Weise die Tiefe der Gefahr zu sondieren. Aber unser Held sagte sich zum Schluss in Gedanken, in einem stillen, tiefen Pfuhl hätten die Teufel ihr Wesen. Übrigens war das bei Herrn Goljatkin nur ein vorübergehender Gedanke. Er wurde noch rechtzeitig anderen Sinnes. Er sah ein, dass das so viel hieße, als die Gefahr herausfordern. »Das liegt nun einmal in deinem Charakter«, sagte er zu sich selbst und klopfte sich leicht mit der Hand gegen die Stirn. »Gleich bist du wieder fröhlich und treibst Mutwillen. Du bist eine biedere Seele. Nein, jetzt ist es schon das Beste zu warten, Jakob Petrowitsch. Jetzt wollen wir uns gedulden und warten.« Nichtsdestoweniger war Herr Goljatkin, wie wir bereits erwähnt haben, wieder hoffnungsvoll und hatte ein Gefühl, als ob er von den Toten auferstanden wäre. »Es macht sich«, dachte er, »es ist mir, wie wenn mir eine Zentnerlast von der Brust gefallen wäre. Nein, so ein Erlebnis. Das Kästchen war nur einfach aufzuklappen.« Fußnote: Der Schlussvers einer krylowschen Fabel. Jemand sucht vergebens nach dem Mechanismus zum Öffnen eines Kästchens, das einen solchen gar nicht besitzt, sondern sich einfach aufklappen lässt. Anmerkung des Übersetzers. Ende der Fußnote. Krylow hat recht. Krylow hat recht. Dieser Krylow ist ein Fuchs, ein Schlaukopf und ein großer Fabeldichter. Aber was diesen Menschen anlangt, so mag er meinetwegen hier amtieren und möge es ihm wohl bekommen, wenn er nur niemandem in die Quere kommt und mit niemandem Streit anfängt. Mag er hier amtieren, ich habe nichts dagegen, ich bin einverstanden. Unterdessen verging die Zeit wie im Fluge und ehe Herr Goljatkin sich dessen versah, schlug es 4. Die Amtsstunden waren zu Ende. Andrei Filippowitsch griff nach seinem Hute und alle folgten wie üblich seinem Beispiele. Herr Goljatkin blieb unter dem Vorwande eines notwendigen Bedürfnisses noch eine kleine Weile zurück und ging absichtlich erst nach allen anderen als letzter weg, als sich bereits alle nach verschiedenen Richtungen verteilt hatten. Als er auf die Straße hinaustrat, fühlte er sich wie im Paradiese, so dass bei ihm sogar der Wunsch rege wurde, einen Umweg zu machen und eine Strecke auf dem Newski-Prospekte zu gehen. So geht es in der Welt, sagte unser Held. Ein unerwarteter Umschwung der ganzen Sache. Auch das Wetter hat sich aufgeklärt, Kälte und Schlittenfahrt, und die Kälte taugt für den Russen. Der Russe verträgt sich mit der Kälte prächtig, ich liebe den Russen. Auch ein bisschen Schnee ist da, der erste Spurschnee, wie ein Jäger sagen würde, da müsste man im ersten Spurschnee auf die Hasenjagd gehen. Ei wei, na wenn's nicht ist, so schadet's auch nichts. So gab Herr Goljatkin seinem Entzücken Ausdruck. Aber dabei hatte er doch immer noch ein kitzelndes Gefühl im Kopfe, das mit Kummer Ähnlichkeit hatte, und manchmal verspürte er am Herzen ein Saugen, gegen das er kein Linderungsmittel wusste. Übrigens, wir wollen noch einen Tag warten und uns dann erst freuen. Was ist denn eigentlich los? Na, wir wollen die Sache überlegen, die Sache ansehen. Na, also lass uns einmal überlegen, mein junger Freund, lass uns einmal überlegen. Also da ist ein ebensolcher Mensch wie du, ein ganz ebensolcher. Na, was hat es damit auf sich? Wenn ein solcher Mensch da ist, brauche ich darüber zu weinen? Was geht es mich an? Ich habe damit nichts zu schaffen. Ich pfeife darauf, punktum. Er ist nun einmal da, punktum. Mag er amtieren? Na, da wird nun gesagt, das sei ein Wunder und eine Seltsamkeit wie die siamesischen Zwillinge. Na, was sollen dabei die Siamesen? Allerdings, das sind Zwillinge. Aber auch große Männer haben manchmal ihre Wunderlichkeiten gehabt. Es ist sogar aus der Geschichte bekannt, dass der berühmte Suworow wie ein Hahn krähte. Na, das tat er alles aus Politik. Auch große Feldherren. Aber was sollen hier die Feldherren? Ich bin ein gewöhnlicher Mensch und weiter nichts und will niemanden kennen und verachte im Gefühle meiner Unschuld den Feind. Ich bin kein Intrigant und bin stolz darauf. Mein Charakter ist rein, aufrichtig, anständig, freundlich, sanft. Plötzlich verstummte Herr Goljatkin, brach ab und zitterte wie ein Blatt. Ja, er schloss sogar für einen Augenblick die Augen. Da er jedoch hoffte, dass der Gegenstand seiner Furcht einfach eine Augentäuschung sei, so öffnete er schließlich die Augen wieder und schielte schüchtern nach rechts. Nein, es war keine Augentäuschung. Neben ihm trippelte sein Bekannter vom Vormittag, lächelte, schaute ihm ins Gesicht und wartete, wie es schien, auf eine Gelegenheit, um ein Gespräch anzufangen. Es kam jedoch nicht dazu. Auf diese Art gingen sie beide etwa 50 Schritte. Herrn Goljatkins ganzes Bemühen ging dahin, sich möglichst fest in seinen Mantel einzuhüllen, sich möglichst tief in ihn zu vergraben und den Hut so weit als nur irgend möglich auf die Augen herabzuziehen. Um die Beleidigung vollständig zu machen, waren auch der Mantel und der Hut seines Freundes genau von derselben Art wie diejenigen, die Herr Goljatkin auf den Schultern und auf dem Kopfe trug. »Mein Herr«, sagte unser Held endlich, indem er sich bemühte, fast im Flüstertone zu sprechen und seinen Freund nicht ansah. »Es scheint, dass wir verschiedene Wege haben. Ich bin sogar überzeugt davon«, sagte er, nachdem er einen Augenblick geschwiegen hatte. »Ich bin auch überzeugt, dass Sie mich vollständig verstanden haben«, fügte er zum Schluss in ziemlich strengem Tone hinzu. »Ich möchte gern«, erwiderte endlich Herrn Goljatkins Freund, »ich möchte gern, ich hoffe, Sie werden mich großmütig entschuldigen. Ich weiß nicht, an wen ich mich hier wenden soll. Meine Umstände, ich hoffe, Sie werden meine Dreistigkeit verzeihen. Es schien mir sogar, als ob Sie heute Morgen von Mitleid bewegt an mir Anteil nehmen. Ich meinerseits habe mich gleich beim ersten Blick zu Ihnen hingezogen gefühlt. Ich«, hier wünschte Herr Goljatkin im Gedanken, sein neuer Kollege möchte in die Erde versinken. »Wenn ich wagen könnte zu hoffen, dass Sie, Jakow Petrowitsch, mir gütiges Gehör schenken würden.« »Wir sind hier nicht ungestört. Wir wollen lieber in meine Wohnung gehen«, versetzte Herr Goljatkin. »Wir wollen jetzt auf die andere Seite des Newski hinübergehen und dort werden wir beide bequemer gehen können. Und dann wollen wir eine Seitengasse einschlagen. Das wird das Beste sein.« »Schön. Schlagen wir die Seitengasse ein, wenn es Ihnen so gefällig ist«, erwiderte Herrn Goljatkins demütiger Gefährte schüchtern, wie wenn er durch den Ton seiner Antwort zum Ausdruck bringen wollte, dass er nicht wählerisch sein dürfe und in seiner Lage bereit sei, sich auch mit einer Seitengasse zu begnügen. Was Herrn Goljatkin anlangt, so begriff er gar nicht, was mit ihm vorging. Er traute seinen eigenen Sinnen nicht. Er war von seinem Erstaunen noch nicht wieder zu sich gekommen. Ende von Kapitel 6, Teil 2.